Kapitel 6. 16. August. Guten Morgen, Frau von der Aue. Ich glaube, ich kann Ihnen erste Ergebnisse mitteilen. Ich habe allerdings auch ein paar Fragen an Sie. Ist es Ihnen möglich, zu mir zu kommen? Passt Ihnen 11 Uhr? Frau von der Aue denkt nicht lange nach. Sie ist aufgeregt. Am liebsten würde sie sofort die paar hundert Meter bis zur Wohnung des Detektivs laufen. Sie versucht, ruhig zu bleiben. In Ordnung. 11 Uhr. Können Sie mir jetzt schon was sagen? Fragt sie ungeduldig. Es ist besser, wir reden über alles bei mir zu Hause. Bis nachher. 2 Stunden später trifft Frau von der Aue bei Patrick Reich ein. Der Privatdetektiv zeigt Frau von der Aue die Fotos, die er am Tag zuvor gemacht und auf den Computer überspielt hat. Erkennen Sie jemanden auf den Fotos? Ja, eindeutig. Da ist mein Mann und die Frau gegenüber heißt Maria Burg. Sie ist die Frau des Stellvertreters meines Mannes. Was hat sie mit meinem Mann zu tun? Mir ist aber noch was aufgefallen. Könnte ich bitte das 4. Foto noch einmal sehen? Ja, gern. Stopp! Vergrößern Sie bitte das Foto. Den Mann, der am Tisch hinter Frau Burg sitzt, habe ich schon gesehen. Wann und wo war das nur? Lassen Sie mich nachdenken. Ich komme gleich drauf. Ja, ich hab's. Das ist der Bruder von Frau Burg. Er heißt Andreas Kreuz. Ein unangenehmer Typ. Vor 3 Jahren hätte es fast einen Skandal gegeben, eine Korruptionsaffäre. Es ging um Immobilien. Erpressung war im Spiel. Merkwürdig. Mein Mann, Frau Burg und ihr Bruder sind zur gleichen Zeit am selben Ort? Warum hat mir Jürgen nichts von dem Treffen erzählt? Warum trifft er sich heimlich mit dieser Frau? Kommt er ihretwegen abends spät nach Hause? Herr Reich, was hat das alles zu bedeuten? Frau von der Aue beginnt leise zu weinen. Der Privatdetektiv sieht aus dem Fenster. Welche Antworten soll er Frau von der Aue geben?